ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باب التقوى Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch nicht vergessen. Barakallahu fikum. Ich rede jetzt mal auf Arabisch und wir sind heute bei Kapitel 6. Barakallahu fikum. Kapitel 6, At-Taqwa. At-Taqwa, man übersetzt das mit Gottesfurcht, also dass man den einzigen Gott fürchtet. Ja, und komischerweise, Entschuldigung, ja, bevor wir anfangen. Subhanallah, lama anzur ila At-Taqwa, وهم يترجموها بغوتسفورت هم يترجموها معناتها الخوف من الرب خوف خشية الرب يا طيب كيف يقول دائما يتكلم دائما يقول نحن ما نخاف الرب وفقط نحبه طيب ليش غوتسفورت عنده سبحان الله wenn du mit manchen Christen sprichst ja oder mit anderen und du redest mit ihnen du sagst ja es gibt im Islam Strafe für die Sünden und es gibt Belohnung oder Lohn für die guten Taten, sagen nein, bei uns gibt es sowas nicht. Wir lieben diesen Gott und hauptsächlich wir erkennen ihn und es sagt, okay, warum habt ihr dann Gottes Furcht? Woher kommt dieses Wort? Woher kommt dieses Wort? Wenn sie kein, nee, das ist bei ihnen in der Bibel und Tora steht das. Ja, okay, warum gibt es Gottes Furcht dann? Was willst du fürchten? Aber subhanallah, wenn man widersprüchliche Angaben gibt. Auf jeden Fall, das ist nicht unser Thema. Qala Allahu ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa qala ta'ala, fattaqullaha ma istata'tum. Wa qala ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala, Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa qala ta'ala, In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث سنتكلم عنها التقوى اسم مأخوذ من الوقاية اسم مأخوذ من الوقاية وهو أنه يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله والذي يقيك من عذاب الله فعل أوامر الله واجتناب نواهيه فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل والتقوى أحيانا تقترن بالبر كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فالبر هنا بمعنى فعل الأمر والتقوى ترك النواهي أما إذا أتت التقوى لنفسها واتقوا الله مثلا فمعناه فعل الأوامر واجتناب النواهي والجنة أعدت للمتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالله سبحانه وتعالى وجه الأمر في هذه الآية طبعا الآية من سورة آل عمران الآية الثانية بعد المئة فوجه الأمر إلى المؤمنين لأن المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله يعني الذي يكون مؤمنا إيمانا صحيحا يحمل هذا الإيمان على تقوى الله سبحانه وتعالى حق تقاته أي ما استطعت لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لذلك قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعت أي ما علمت وقدرت عليه وليس المعنى ما أردت أو ما تحب لا طالما أنت تستطيع أنك ما تفعل الحرام فما تفعله وطالما أنك تستطيع أن تفعل الواجب فعليك أن تأتي به فاتقوا الله اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يعبد فلا يشرك به شيئا وأن يشكر فلا يكفر وأن تجتنب نواهيه وتؤتى أوامره سبحانه وتعالى عليكم السلام ثم قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي إذا لم تستطع القيام بأمر الله على وجه الكمال فأتي به قدر المستطاع لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة إما واقف إذا ما استطع جالس إذا ما استطع فصلي فتصلي على جنب ثم قال الله سبحانه وتعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ما استطيع تصوم فما تصوم عدة من أيام أخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع إذا استطعت الوصول فهذا واجب عليك أما إذا لم تستطع فليس واجبا عليك وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فأمر الله المؤمنين بأمرين بتقوى الله والأمر الثاني أن يقول الإنسان قولا سديدا أي صوابا القول الصواب الذي فيه الخير والكلام الحسن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني قول الخير هو قولا سديدا أو ليصمت ما يتكلم شيء والإنسان إذا اتقى الله وقال قولا سديدا ما جائزته جائزته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب وبالقول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي مخرجا من كل ضيق من كل شيء ضاق عليه طالما أنه متقي فليعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له مخرجا وطالما أنه متقي سيرزقه الله سبحانه وتعالى رزقا من حيث لا يحتسب من حيث لا يظن أنه سيأتيه هذا الرزق فلا ييأس الإنسان ويقول أين الرزق قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم إذا دعا ما لم يعجل يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي لا إذا كنت تتقي الله سبحانه وتعالى فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيك من حيث لا تحتسب وأما الآية الأخيرة بارك الله فيكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم ففي هذه الآية ثلاث فوائد الأولى يجعل لكم فرقانا أي ما تفرقون به بين الحق والباطل إذا تتقي الله سبحانه يجعل لك ما تميز به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وهذا يدخل فيه العلم بحيث يفتح الله على الإنسان من العلم بحيث يميز الهدى من الضلال والضار من النافع والحق من الباطل وكلما ازدادت التقوى ازداد الفهم لهذا الدين الفائدة الثانية للتقوى تكفير السيئات تكفير السيئات وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة فإن الأعمال الصالحة تكفر السيئات الفائدة الثالثة مغفرة الذنب مغفرة الذنب فالله سبحانه وتعالى يغفر لتقواه سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم على الناس سبحانه وتعالى لذلك بارك الله فيكم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى والتقوى كما ذكرنا عرفها أهل العلم تعريفات كثيرة ولكن هي أصلا فعل الأوامر واجتناب النواهي هذه التقوى فعل الأمر واجتناب النواهي قال علي بن أبي طالب التقوى خوف الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وقال بعض أهل العلم أن التقوى أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك وتعلم أن الله سبحانه وتعالى وتراقب الله سبحانه وتعالى في عملك فتعمل بالخير تترك الشر هذه التقوى إذا فهم الإنسان هذا المعنى طبعا أهل العلم عرفوا التقوى تعريفات كثيرة ومن أجملها تعريف علي رضوان الله عليه خوف الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتقين باب التقوى قوتس فرشت بارك الله فيكم Was bedeutet erstmal Gottesfurcht? Das ist sehr wichtig, dass man dieses Wort erklärt. Gottesfurcht im Islam heißt, dass man das Gute tut und das Schlechte verlässt. Die befohlenen Handlungen praktizieren und die verbotenen Handlungen zu meiden. Das ist At-Taqwa in unserer Religion. Ali ibn Abi Talib hat At-Taqwa erklärt. Der hat das sehr schön erklärt. Der hat das sehr schön erklärt. Der hat das erklärt, Al-Khawfu min al-Jalil. Das wird, dass du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest, dass du weißt, Allah subhanahu wa ta'ala sieht dich und Allah subhanahu wa ta'ala, der Stolzhabend subhanahu wa ta'ala. Er sieht dich und weiß, was du tust. Wal-amalu bit-tanzil. Und dass du wirkst in diesem Leben, dass du in diesem Leben praktizierst nach der Offenbarten, nach der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, das ist Koran und Sunna. Du praktizierst Koran und Sunna in deinem Leben. Erstmal, du hast Furcht vor ihm, Ehrfurcht vor ihm. Und du praktizierst, was er herabgesandt hat, wal-rida bil-qalil. Dass du zufrieden bist mit dem, was Allah dir gegeben hat, wenn das auch wenig ist in deinem Leben. Wal-isti'dadu liyawm ar-rahil. Und dass du dich vorbereitest auf den Abreisetag. Auf den Abreisetag. Was ist Abreisetag? Das wird, wenn man stirbt. Wenn man stirbt. Das ist At-Taqwa. Al-Imam Ahmed sagte, At-Taqwa ist, dass du wirkst in diesem Leben, dass du handelst mit Licht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und du praktizierst das Licht von Allah subhanahu wa ta'ala und dass man das Gute tut und das Schlechte verlässt. Überhaupt At-Taqwa ist das so. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat At-Taqwa mit vielen anderen Wörtern zusammen verbunden im Koran. Allah sagt, Ya ayyuha alladhina amanu, zum Beispiel, wa ta'awun ala al-birri wa al-taqwa, wa la ta'awunu ala al-ithmi wa al-udwan, wa ta'awunu ala al-birri wa al-taqwa. Also ihr müsst euch behilflich sein in Al-Birr, Tugendhaftigkeit und Al-Taqwa, Gottesfurcht. Die Gelehrten sagen, das bedeutet Tugend hier, bedeutet das Gute, tun. Und Al-Taqwa bedeutet das Schlechte meiden, das Schlechte verlassen. Und Barakallahu fikum auch Al-Taqwa kommt manchmal allein, wie zum Beispiel der Ayah, Fattakullah. Was bedeutet das? Das heißt, tut das Gute und verlasst das Schlechte. Praktiziert, was richtig ist und meidet, was nicht richtig ist, was falsch ist. Und wir fangen mit den Ayat, inshallah. Wir fangen mit den Ayat. Allah subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, sagt subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته سورة آل عمران دي سورة دراي دي آية 102 او دي ايه glaubt fürchtet Allah so wie man ihn fürchten sollte. Natürlich das ist nicht so exakt. حق تقاته das bedeutet in der Art und Weise wie Allah subhanahu wa ta'ala wirklich von uns will. Man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, wie Allah subhanahu wa ta'ala von uns das verlangt hat, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt in dieser Ayah den Gläubigen, dass sie ihn fürchten. Was bedeutet fürchten? Das Gute tun, das Schlechte verlassen. Haqqa tuqatih, das heißt, dass man ihm Gehorsamkeit leistet und keine Sünden begeht. Dass man ihn, Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und kein Schirk begeht. Dass man ihm dankt und nicht, dass man ihn vergisst. Und dass man seine Befehle praktiziert. Und was er verboten hat, meint. Das ist Haqqa Tuqatih. Das ist hier Haqqa Tuqatih. Dass wird so viel auch du praktizieren kannst. Nicht praktizieren willst. Und wir müssen unterscheiden im Islam zwischen können und wollen. Zwischen können und wollen. Können im Islam bedeutet, dass du Wissen hast und dass du imstande bist, das zu führen, durchzuführen. Aber wollen heißt, ich kann entscheiden, ob ich das tue oder nicht. Ich verlange. Aber hier, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fattakullaha mastata'tum, die Surah 64, Surah 64, At-Taghabun, die Ayah 16. Fürchtet also Allah, so sehr ihr könnt. Pass auf, könnt, sagt er. Weil Allah subhanahu wa ta'ala von uns nicht mehr verlangt, als was wir aushalten können. Allah subhanahu wa ta'ala hat von uns nicht verlangt, dass wir Berge tragen. Oder dass wir 24 Stunden wach bleiben. Und dass wir die ganze Zeit beten. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala hat von uns etwas verlangt. Hat uns etwas befiehlt, was für uns gut ist. Und dass wir ertragen können, was wir aushalten können und was wir praktizieren können. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte Imran ibn Husayn, er sagte ihm, bete im Stehen. Bete im Stehen. Wenn du nicht kannst, dann bete im Sitzen. Wenn du nicht kannst, dann bete im Liegen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch bezüglich As-Siyam. Wenn ihr, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, wenn einer von euch krank ist oder auf Reise, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ, das wird, wenn ihr nicht fasten könnt, dann andere Tage. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, das wird Allah subhanahu wa ta'ala, es ist Allah bezüglich der Menschen verpflichtet, das wird, die Menschen sind verpflichtet für Allah subhanahu wa ta'ala, Pilgerreise zu verrichten, wenn man imstande ist. Das bedeutet, wenn du nicht imstande bist, wenn du nicht gesund bist, wenn du kein Geld hast, dann ist das keine Pflicht, bis du die Bedingungen für Al-Hajj haben kannst. Und das ist die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, O die ihr glaubt, fürchtet Allah und spricht ein rechtes Wort. 33, 70, Surat Al-Ahzab, die Ayah 70 und 71. Ja, ihr الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Das bedeutet, wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und das gute Wort sagt, was wird Allah subhanahu wa ta'ala euch geben? Eure Taten werden gut sein und Allah subhanahu wa ta'ala wird euch eure Sünden verzeihen. Was ist das gute Wort? Das wird, dass du Gutes sagst. Entweder sagst du Gutes oder schweigst du. Da braucht man nicht viel zu reden. Entweder Gutes oder Schweigen. Weil Schweigen dann besser ist als Reden, wenn man etwas Falsches sagt. Und deshalb, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, versucht das Gute zu sagen. Und wenn er das Gute sagt, dann wird er die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und Allah wird ihm seine Sünden verzeihen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dem, der Allah fürchtet, schafft er einen Ausweg und versorgt ihn, von wo er nicht damit rechnet, subhanallah. Pass auf, diese Ayah ist wichtig. Diese Ayah ist wichtig. Das ist die Ayah 2 und 3 von Surah 65. Das wird von Surah At-Talaq. Und dem, der Allah fürchtet, schafft er einen Ausweg und versucht ihn, von wo er nicht damit rechnet. Das bedeutet, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, was wird fürchtet? Das heißt, wenn man das Gute tut und das Schlechte verlässt, wenn man die verbotenen Dinge meidet und wenn man die befohlenen Handlungen praktiziert, was wird mit dieser Person passieren? Allah wird dieser Person immer einen Ausweg geben, wenn diese Person in Probleme steckt. Wenn du in Probleme steckst oder wenn du was hast, dann wirst du Ausweg bekommen. Sagt man, ja, wo, wann? Ja, warte mal. Das wirst du bekommen, aber da braucht man Geduld. Allah subhanahu wa ta'ala prüft dein Geduld. Das kommt schon. Aber auch vielleicht sagt man, ja, aber wann? Eine Person wird krank. Oder eine Person stirbt. Und er hat Probleme gehabt. Das ist Ausweg. Weil vielleicht, wenn diese Person bleiben würde, wird es schlimmer sein. Und das war ein Ausweg, dass diese Person gestorben ist, dass diese Person krank geworden ist oder dass diese Person vielleicht arm geworden ist. Aber noch eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dann wird man dann wird man Rizq bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, Versorgung bekommen. Von irgendeiner Quelle, was man niemals bedacht hat. Du hast überhaupt nicht geglaubt, dass du das bekommst. Beispiel, eine Person bekommt sein Vermögen von Haram. Man sagt ihm, fürchte Allah. Verlass das Haram. Dann verlässt diese Person Haram. Am Anfang an vielleicht hat man Probleme, da hat man nicht so viel Geld. Aber subhanallah, später Allah subhanahu wa ta'ala macht ihm den Weg frei. Und er bekommt Rizq von wo? Der hat niemals gedacht, dass er diesen Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Deshalb, man darf nicht die Hoffnung aufgeben. Und man darf nicht sagen, ja, ich habe Allah gebeten, ich habe die ganze Zeit nicht bekommen. So ist falsch. Sondern man muss Geduld zeigen, man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und einer der schönsten Ayat, die wir, barakallahu fikum, als Lebenstitel haben müssen. Lebenstitel ist das. O, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, wird er euch Furqana zukommen lassen und eure Sünden vergeben und euch verzeihen. Und Allah ist der Herr über großer Huld. 29, Surat Al-Anfal 29. Yaj'allakum Furqana. Was bedeutet Furqana hier? Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala gibt euch die Möglichkeit, dann zu entscheiden zwischen schlecht und falsch. Zwischen schlecht und falsch und gut und richtig. Du wirst das unterscheiden. Das wird Entscheidungskraft zwischen den Dingen. Differenzieren bekommst du von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es braucht Wissen natürlich, man soll nach Wissen. Weil wenn man nach Wissen sucht, dann wird man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wenn du immer mehr Wissen hast, dann fürchtest du Allah mehr. Das ist die Regel. Aber es gibt manche Leute, die mehr Wissen haben, dann fürchten sie Allah nicht mehr. Aber diese Leute sind schlecht selber, weil sie dieses Wissen nicht für Allah subhanahu wa ta'ala sammeln, sondern weil iyadu billah fi dunya. So, das ist diese Ayah, das ist so schön. Fürchtest du Allah, wird dir Allah Wissen geben, yu'allimukum Allah. Er wird euch Wissen beibringen, er wird euch Entscheidungskraft geben. Ihr könnt damit dann entscheiden, was richtig und was falsch ist. Was gut ist und was schlecht ist. Und das macht man mit Wissen. Noch dazu, nicht nur das. Und Allah wird euch eure Sünden verzeihen. Es gibt Verzeihung dann von Sünden. Und Allah subhanahu wa ta'ala löscht eure Sünden. Also die werden gelöscht, die Sünden, die ihr gemacht habt. Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und Vergebung bittet. Das sind so schöne Bedeutungen für einen Muslim. Barakallahu fikum. Die sind schöne Bedeutungen. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Du wirst den Weg sehen vor dir. Du kannst entscheiden, ja, das ist schlecht, das ist gut. Aber man braucht Wissen dafür. Man braucht, barakallahu fikum, dafür Wissen. Das kann man nicht so einfach machen. Aber wenn man nach Wissen sucht, das ist auch Taqwa. Wenn man kein Fatwa macht, das ist auch Taqwa. Wenn man nicht viel redet, das ist auch Taqwa. Wenn man das gute Wort sagt, das ist auch Taqwa. Taqwa ist alles, was man macht für Allah subhanahu wa ta'ala, für Allah subhanahu wa ta'ala, indem man das Schlechte meidet und das Gute tut und die Absicht ist für Allah mit Wissen und mit Folgen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du siehst mit Licht Allah subhanahu wa ta'ala, du entscheidest mit Licht Allah subhanahu wa ta'ala und du praktizierst das Licht Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Koran und die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb auch diese Definition von Ali radhiyallahu alaihi bezüglich Taqwa: Khawful Jalil wal Amalu bit Tanzil wal Rida bil Qalil wal Isti'dadu li Yawmir Rahil. Du fürchtest Allah, der Erhabene. Du weißt, er kann mit dir alles tun, was er will, subhanahu wa ta'ala. Wir sind Geschöpfe, sind schwach, wir können nichts tun. Schau mal zwischen den Menschen, wenn ein Mensch Kraft hat und wenn er Macht hat, du kannst ihn gar nicht tun. Aber was denkst du dann? Du fürchtest Allah, subhanahu wa ta'ala. Er kann alles bezwingen, subhanahu wa ta'ala. Und du bist zufrieden mit dem, was du hast in deinem Leben. Weil viele Leute unzufrieden sind. Manche Leute, wenn sie nicht so viel Geld haben, dann sind sie unzufrieden. Aber blick mal die anderen Leute an. Schau mal die anderen Leute an. Die haben gar nichts. Mindestens hast du was? Du kannst leben. Bereite dich auf den Tod vor, weil das schnell kommt. Und wenn das kommt, dann kannst du nicht sagen, ich verspreche, diesmal werde ich nicht Schlechtes tun. Das ist hier Zeit, das ist wie eine Prüfung. Wenn du eine Prüfung abgelegt hast, dann ist vorbei. Entweder bestehen oder durchgefallen. Da kannst du nicht sagen, ja, nee, gib mir Zettel nochmal, ich schreibe nochmal. Es gibt keine Zeit mehr. Im Leben vielleicht bekommst du vor einer Prüfung zwei oder dreimal, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dir tausende von Tagen gegeben. Du kannst das wieder gut machen. Aber die Menschen, subhanallah, die verstehen nicht, was sie von Gabe bekommen haben von Allah, subhanahu wa ta'ala. Das ist Taqwa, barakallahu fikum. Dann kommen wir, inshallah, zu den Hadithen. فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال عن فعن معادن العرب تسألني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه وفقهوا بضم القاف على المشهور وحكي كسرها فقهوا أي علموا أحكام الشرع من أكرم الناس قال أتقاهم أي أتقاهم لله عز وجل وهذا جواب مطابق لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الناس من حيث النسب ولا من حيث الحسب ولا من حيث المال ولا من حيث الجمال وإنما ينظر سبحانه إلى الأعمال ist der Sohn von Ishaq a.s., das ist auch ein Prophet, und Ishaq a.s. ist der Sohn von einem Propheten, das ist Ibrahim a.s., das wird Yusuf. Da haben sie gesagt, das ist nicht unsere Frage. Das ist nicht unsere Frage. Der Prophet s.a.w. sagte, ihr befragt mich also über arabische Stämme. Die Besten von ihnen vor dem Islam sind auch im Islam die Besten, vorausgesetzt, dass sie ihn richtig verstanden haben. Dass sie ihn richtig verstanden haben. Wer ist der Edelste, wer ist der Geehrteste unter den Menschen? Allah hat das im Koran gesagt. Ja, ihr Nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O ihr Menschen, wir haben euch von einem Mann und von einer Frau erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr euch kennenlernt. Der angesehenste von euch ist der Allah-Fürchtigste. Das wird, wer ist der angesehenste unter den Menschen? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der angesehenste ist der Gottesfürchtigste. Was bedeutet Gottesfürchten? Mit Wissen erstmal, Wissen haben, gute Taten begehen, schlechte Taten meiden. Das ist der Gottesfürchtigste. Das wird nicht Araber und Türke oder Kurde oder Afrikaner oder Asiate, Rot, Gelb und sowas, nein, nein, nein. Nicht reich und arm, alles nicht. Der Angesehenste ist der Allahfürchtigste. Da haben sie gesagt, aber das ist nicht unsere Frage. Ja, sie sagt, ja, dann ist Yusuf a.s. Warum Yusuf a.s.? Weil Yusuf a.s. Prophet war. Sein Vater war Prophet, sein Großvater Prophet, sein Ungroßvater Prophet, alle Propheten. Das ist die beste Abstammung. Was will man mehr? Was will man mehr, barakallahu fikum, als diese Sache? Ja? Dann haben sie gesagt, nein, das meinen wir nicht. Denn sie sagten, fragt je nach den Stämmen von Arabern. Die Besten sind die Besten in Jahiliyyah, die Besten im Islam, aber unter einer Bedingung, dass sie den Islam richtig verstanden haben. Das heißt, barakallahu fikum, derjenige, der in Jahiliyyah gut war und von bestem Stamm war, wenn er den Islam auch praktiziert und gut praktiziert, dann bleibt er der Beste. Das heißt, deine Familie kann für dich nicht tun und deine Abstammung. Das ist nicht maßgebend in der Religion, sondern deine Praktizierung. Deine Praktizierung in diesem Leben. In diesem Leben. Wenn du richtig praktizierst, dann bist du angesehen. Und du bist der Beste und der Edelste und der Angesehenste. Khiyaruhum fil Jahiliyyah, khiyaruhum fil Islam. Die besten Araber von Abstammung her. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala, das ist unter anderem ein Grund, oder nicht Grund, würde ich sagen, eine Weisheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten immer von den besten Stämmen und Abstammung gewählt hat. Subhanahu wa ta'ala, alaikum salam. Warum barakallahu fikum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute sucht, damit sie nicht kritisiert werden von dem Menschen. Das ist barakallahu fikum, das Hadith und die Ayat, die wir heute gemacht haben. Und ich sehe die Zeit, das ist 19:23 Uhr. Und normalerweise machen wir zu Ende 19:30 Uhr. Deshalb stoppen wir hier, bidni ta'ala. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte schön. Und wenn keine Fragen wird, dann machen wir das nächste Mal. Ja. Taqwa has level. And what is the highest level? Just to have fear from Allah? Highest level of Taqwa ist, dass man in allen Bewegungen, in allen Schritten, in allen Gedanken mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden ist, indem man an Allah subhanahu wa ta'ala denkt. Das heißt, du machst keinen Schritt, du machst keine Tat, du machst nicht, außer, dass du sozusagen mit Licht Allah subhanahu wa ta'ala siehst. Can we say if somebody says, I fear only Allah, I don't fear losing my wife, I don't fear losing my mother, I don't fear losing my child, I don't fear losing my job, I don't fear anything, I just fear Allah. Can we say this person has full taqwa? Say it's another. He means it. Mean and work. Yes. Yeah, when? Then okay. When he means it, and he tries to do it in the life, inshallah, but with knowledge from Quran and Sunnah. Last question. The light of Allah subhanahu wa ta'ala is the knowledge, what we get from Quran and Sunnah. Right, and we don't do wrong by fearing Allah, or by fearing Allah, we do right and we do wrong. Which one comes first? You must hope, and you must fear Allah subhanahu wa ta'ala. The both together, because Allah subhanahu wa ta'ala said, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Das heißt, sie haben uns angebetet mit Hoffnung und mit Furcht. They worship Allah subhanahu wa ta'ala with happiness and with fear. Fika barakallahu. Das heißt, barakallahu fikum, the beten via Allah subhanahu wa ta'ala, the beten Allah subhanahu wa ta'ala mit Hoffnung und mit Furcht. Aber Furcht allein ist barakallahu fikum nicht. Furcht allein ist nicht genug. Weil wenn du Allah nur fürchtest, dann hast du keine Hoffnung mehr. Wenn du eine Sünde begehst, dann sagst du, es ist vorbei. Und von der anderen Seite, wenn du nur Hoffnung hast, dann wirst du auch alles tun, was du willst, dann hast du keine Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Taqwa, die ist beide zusammen. Fear Allah subhanahu wa ta'ala, das bedeutet, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nur fürchten. Oder besser gesagt, in der Anführungsstrichen bitte verstehen, aber wenn man sagt Angst, ja, wir haben Angst vor der Strafe und wir haben Hoffnung auf die Barmherzigkeit. Ja, aber diese Angst heißt nicht Taqwa. Taqwa ist mehr. Taqwa ist zusammen. Aber wenn Taqwa allein kommt, dann heißt das Gutes tun mit Hoffnung und Schlechtes meiden mit natürlich mit Furcht. Aber wenn zum Beispiel Taqwa und gute Taten zusammenkommen, das wird Taqwa bedeutet hier fürchten oder Angst haben vor der Strafe. Und die guten Taten bedeuten hier, dass man Gutes tut, Tugend ist. Das ist die Bedeutung in diesem Zusammenhang. الأخ يسأل سؤال ويقول هل الرجل الذي يقول أنا أخاف من الله سبحانه وتعالى أكثر من كل شيء وأنا أحب الله سبحانه وتعالى أكثر من كل شيء فهل هذا يكفي؟ أن يكون متقي، هل هذا أعلى درجات التقوى؟ يا أخو، أعلى درجات التقوى أنك ما تخطو خطوة وما تفعل شيء إلا لله سبحانه وتعالى، وتكون دائما تراقب الله سبحانه وتعالى في عملك، يعني قمة المراقبة، كأنك ترى الله الإحسان. فهذا معنى التقوى، الله تعالى أعلم وأعلم. وأدعو الله سبحانه وتعالى رغدا ورهبا. يا أخو انتبهوا، أنتم سمعتم خطبة الجمعة هذه؟ على فكرة أنا خطبة الجمعة هذه والله العظيم يا أخوة كانت تعمل خطبة الجمعة على المسيح عليه السلام. أنا لا أعلم أنه جايين مجموعة من النصارى إلينا للمسجد، وهذا اللي قام بعد الجمعة وسألني. أنا ما أعرف إنه من كنيسة أو كذا أو هذا. فكرت إنسان عادي جاي يسأل على الإسلام. فشو قال؟ انتبه. قال نحن نحب الله والله يحبنا فنحن ما نخافه. طيب إذا ما بتخافوا ليش عندكم كتسفر؟ هذه واحدة. اثنين يقول لو أحببت الله اللي هو عفوا صخر الله هم يقولوا لو أحببت المسيح لأنه المسيح حبر الرب عليه أعوذ بالله. قال لو أحببت المسيح فافعل ما بدا لك خلاص بمحبك المسيح تدخل الجنة. هذا كلام باطل. وهذا هو اللي خلى الناس تدمر وتقتل وكذا. 14 مليار من البشر قتلت تحت راية الصليب فنسأل الله السلام. قلت له نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لأننا نحب الله سبحانه وتعالى ولكن حبنا لله يعني أن نعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Zu diesem Freitag ich habe über dieses Thema zum Teil gesprochen. Ich habe über verschiedene Themen gesprochen. Und übrigens, ich habe dieses Hadith genommen, Khiyaruhum fil Jahiliyya. Aber allgemein habe ich über Paradies und Hölle und über Hoffnung, Paradies und Hölle und Hoffnung und Furcht gesprochen. Ich habe nicht gewusst, dass wir bei uns in der Moschee eine Gruppe von Christen, von ultra-orthodoxen Christen haben. Ultra-orthodoxen Christen. Ja? Von ultra-orthodoxen. Ich habe Allah nicht gewusst. Und ich wollte eigentlich die Khutbah über Isa a.s. machen. Inshallah, das nächste. Ja. Ich wollte über Isa, ohne dass ich weiß. Die waren ein paar Leute hier. Auf jeden Fall nach Jumu'ah bei uns in der Moschee ist, damit die anderen auch verstehen, was ich sage. Bei uns, Barakallahu Fikum, nach Jumu'ah, ich mache so ungefähr 20 Minuten bis halbe Stunde Frage und Antwort. Ja? Frage und Antwort. Dann hat ein Bruder eine Frage gestellt und sowas, dann kam dieser Christ. Und der hat mir gesagt, ja, in ihrer Predigt fehlte mir die Liebe. Ja. Ich habe gesagt, ja, wie? Ja, ich habe gesagt, wie? Ich habe doch gesagt, wir beten Allah an, weil wir ihn lieben. Weil wir ihn lieben. Weil wir ihm danken und weil Allah subhanahu wa ta'ala die Anbetung gebührt und weil wir ihn fürchten und weil wir hoffen auf seine Barmherzigkeit. Der war damit nicht einverstanden. Der war damit nicht einverstanden. Er hat gesagt, wenn er Jesus liebt, dann genug. Egal was du tust. Dieser Glaube haben wir nicht im Islam, Alhamdulillah. Unser Glaube ist, die Werke zählen. Und wenn ich Allah wirklich liebe, dann muss ich Gutes tun und das Schlechte verlassen. Das ist mein Beweis, dass ich ihn liebe. Aber, dass man sagt, ich liebe Jesus und dann schlachtet man die Leute wie Hühner. 14 Milliarden Menschen in der Geschichte von der Kirche, das ist, was man gezählt hat. Was man nicht gezählt hat, sind mehr. Milliarden sind unter Deckmantel Jesus rettet. Und Gott liebt dich. Oh, das ist so große Liebe, Allah. Wenn wir 14 Milliarden töten, das heißt, wir lieben doch Gott. Oh, ironisch. Ist das Liebe zu Gott? Ist das Liebe zu Gott? Dass man die Menschen tötet und der Deckmantel Jesus hat gerettet und du brauchst gar nichts zu tun. Die haben uns so gesagt. Du brauchst gar nichts zu tun. Hauptsächlich erkennst du Gott an und du liebst Gott und Gott liebt dich, dann kommst du ins Paradies. Hauptsächlich sagst du, Jesus ist unser Gott. Wallahi, ich will diesen Glauben nicht. Nein, danke. Danke. Alhamdulillah, ich bin Muslim und ich möchte diesen Glauben, die Werke zählen. Und du bist verantwortlich für deine Taten. Weil diese Leute behauptet, habt ihr gemerkt, was er gemeint hatte? Als ich ihm gesagt habe, wirst du von Everest springen? Der hat nicht verstanden, was Everest ist. Ich habe gesagt, wirst du von Everest-Gipfel 888, das sind 8888 Meter, wirst du springen? Der hat gesagt, das habe ich nicht verstanden. Ich habe gesagt, okay, wirst du auf ein Gebäude hochklettern und dann springen in Tod? Der hat gesagt, nein, weil Jesus das nicht will. Okay. Ich habe gesagt, das heißt, du hast die Entscheidung. Du kannst entscheiden, springen oder nicht springen. Deshalb auch, wenn du die Entscheidung hast, dann bist du verantwortlich für deine Taten. Die sagen nein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, alhamdulillah, dass wir diesen Glauben haben, barakallahu fikum. Alhamdulillah, dass wir dass wir so leben, dass wir auch versuchen, den Islam richtig zu praktizieren. Aber Allah, das ist, a'udhu billah, das ist eine, was ist das von ein Glaube? Was ist das von ein Glaube? Nur Gott liebt dich und du liebst Gott und dann kannst du alles tun, was schlecht ist. Dieser Glaube hat die Menschen dazu beigetragen, dass sie sich gegenseitig bekämpft haben. Sagt, nein, wer Gott liebt, macht sowas nicht. Oh, oh. Auf jeden Fall. La hawla wa la quwwata illa billah. Tafi su'al? Nein, khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Morgen ist auch Unterricht, barakallahu fikum, ab 18:30 ungefähr. Morgen ist Subul al-Salam. Wir reden weiter über Salat al-Istisqa. Das bedeutet das Gebet um Bitten um Regen. Istisqa, das bedeutet, wir bitten Allah um Regen. Ja, wir reden über dieses Gebet, das ist ein spezielles Gebet und vielleicht viele kennen das nicht, da kann man etwas lernen. Übrigens, liebe Brüder und Schwestern, diejenigen, die zum Unterricht nicht kommen können, weil sie vielleicht nicht die Zeit schaffen oder weil sie nicht schaffen, weil sie zum Beispiel Termin haben oder was zu tun haben, da können sie diese Unterrichte alle auf Arabisch und auf Deutsch nochmal zuhören. Nochmal zuhören kann man, vielleicht gibt der Admin, inshallah, barakallahu fikum, die Adresse, die Admin, die können die Adresse geben, damit man weiß, wo man, das auf quransunna.de, quransunna.de, barakallahu fikum, dort könnte man diese Unterrichte nochmal nachhören, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.